Wenn von Fotografie die Rede ist, dann ist auch von Magnum die Rede. Die Fotoagentur Magnum muss wohl als die wichtigste der Welt gelten, mit legendären Gründern und einem stets exklusiven Kreis an Mitgliedern, die in einem sehr strengen Verfahren ausgewählt werden. Thomas Höpker ist seit 1969 bei Magnum, seit 1984 ist er Vollmitglied und war 4 Jahre lang von 2003 bis 2007 der Präsident von Magnum, außerdem auch noch Dokumentarfilmer, Art Director und selber, würde er wahrscheinlich sagen, Bildermacher. Seine Fotografien dürfen als prominent gelten, etwa die Schwarz-Weiß-Porträts von Muhammad Ali aus dem Jahr 1966 oder sein viel jüngeres Bild von jungen New Yorkern, die am 11. September 2001 in Brooklyn zwischen Zypressen in der Sonne sitzen, während im Hintergrund die Rauchfahnen des zerstörten World Trade Centers in den Himmel steigen. Thomas Höpker, dieses Bild, ja mittlerweile sehr berühmtes Bild vom 9. September 2001, ist entstanden eigentlich aus einer für den Bildermacher sehr misslichen Lage. Sie konnten nämlich gar nicht dahin, wo das Eigentliche passierte. Sie konnten nicht nach Manhattan rein und über den East River, sondern mussten von außen fotografieren. Ja, es war halt so, ich wohne in New York, habe eine Wohnung da und war zufälligerweise, hatten wir am Tag vorher ein Treffen bei Magnum, meiner Agentur. Und wir hatten, ich glaube, 15 Fotografen in der Stadt, seltsamerweise. Kommt gar nicht vor normalerweise, wenn Fotografen gehören nicht ins Büro. Die müssen raus und was tun. Aber wir hatten sehr viele da und als also dieses Grauenhafte passierte, sind viele von diesen meinen Freunden und Kollegen morgens losgezogen und sind direkt an die Stelle der Untat gegangen. Ich konnte nicht, weil ich ziemlich weit oben im Norden von Manhattan wohne. Die U-Bahn ging nicht mehr. Ich habe mir dann mein Auto geschnappt. Und habe gedacht, ich kann am besten, wenn Sie New York kennen, auf der anderen Seite von Queens und Brooklyn entlang fahren, den East River runter, um dann über die Brücken nach Manhattan zu kommen. Das klappte aber nicht. Ich kam zwar runter, sah da immer diese fürchterliche drohende Rauchwolke und konnte aber nicht über die Brücken, die waren gesperrt inzwischen. Und dann bin ich eben nolens volens an diesem Ufer entlang gefahren, habe geguckt und habe eingesammelt, was ich da an Motiven finden konnte. Und eines war, ich sah da aus dem Augenwinkel, saßen junge Leute in diesem schönen, es war ein sehr schöner Sonnentag, und unterhielten sich. Und ich stieg aus und habe die also als Vordergrund benutzt, um im Hintergrund die böse, düstere Rauchwolke zu fotografieren. Ich habe dreimal drauf gedrückt, 3x-Belichtungen auf meiner Kamera und bin weitergefahren und habe das dann ganz schnell vergessen, weil ich dachte, das war es nicht, weil ich eben dahin wollte, wo das Schreckliche passiert war. Und das gelang mir, wie gesagt, nicht. Und ich habe dann, als ich am nächsten Tag meine Bilder durchgeguckt habe, ausgesucht und habe dieses Bild zur Seite gesteckt, eben aus diesem Grund, weil ich dachte, das war es nicht, das kann es nicht gewesen sein. Denn ich sah inzwischen, was meine Freunde und Kollegen fotografiert haben, die waren mich wirklich an der Stelle. War viel dramatischer. Ja, ja. Mhm. Und dann viele Jahre, glaube ich 3 oder 4 Jahre später, kam zufällig mein Kurator aus München, der eine Ausstellung mit mir machen wollte, vom Fotomuseum in München. Und guckte durch mein Archiv und sagte, das ist ja ein Wahnsinnsbild. Und ich sage, ja, meinst du? Und so, also ich war ja noch nicht sehr überzeugt. Und dann hat er gesagt, ja, er fände das eben nun gerade interessant, dass diese Leute so entspannt aussehen und im Hintergrund passiert das Schreckliche. Im Hintergrund muss man sagen, da steigen die Rauchwolken auf, so von rechts oben nach links oben im Bild. Und wenn man das Bild mal, es ist ja nun auch in Ihrem neuen Band Wanderlust veröffentlicht, doppelseitig, wenn man das mal sich genau anschaut, dann scheint es ja so, als sei das hoch inszeniert. Also beinahe so, als hätte jemand die Personen positioniert. Wenn man sich die Blickbeziehungen anschaut, die Folgen so der Flucht, die auch das Fahrrad, das da im Weg steht, nimmt, dann hat man die beiden Zypressen rechts und links als Rahmen. Und dieser Blickbeziehung und diesem Fahrrad, das so schräg ins Bild ragt, dem entspricht eigentlich in der oberen Bildhälfte dann genau die Rauchfahne, die in die andere Richtung geht. Also hoch inszeniert, aber Sie sagen, das ist ein Schnappschuss. Das war natürlich ein Schnappschuss. Sehen Sie dass das so aussieht, unbewusst und drücken dann drauf? Oder? Man soll das auch nicht zu sehr loben, es ist also keine grandiose Szenerie, Aber ich habe da eben schon gemerkt, dass dieser Kontrast zwischen diesen entspannt, relaxed aussehenden jungen Leuten und dem Grauen, das hinter ihnen passierte, schon eine sehr spannende Geschichte war letzten Endes. Und die Komposition, die ist einfach da und man, Sie sehen die unbewusst? Ich habe darauf gedrückt, ja, das, okay. Das hat man im Blut. Das nehmen Sie wahr? Ja, natürlich, Komposition macht man ja nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Bauch oder was auch immer, oder mit der Kamera, die man in der Hand hat. Und das sind Sachen, die man einfach über die Jahre lernt, wie ein Bild auszusehen hat, dass es einigermaßen interessant oder spannend oder gut balanciert ist. Da müssen Sie gar nicht mehr drüber nachdenken? Glaube ich nicht durch, glaube ich kaum, ja. In dem Buch jetzt kann man sehr schön sehen, wie auch Ihre Anfänge sind. Sie haben den Mut gehabt, auch was vom Anfang zu zeigen. Ja. Nicht jeder mag das ja, sich nochmal in die Karten gucken zu lassen, wie alles angefangen hat. Aber schon da hat man den Eindruck, es gibt ein Bild, das ist das erste überhaupt im Buch, wo es ein, ja, fast nur der Schattenriss einer alten Frau zu sehen ist, vor der Schnee fällt, dichtes Schneetreiben. Mhm. Und dieser Schattenriss bewegt sich dann eben vor der weißen Schneefläche im Hintergrund und ist durchschnitten von diesen großen Schneeflocken, die darunter fallen. Das hat ja auch schon fast so einen experimentellen Charakter. Also das ist, muss man sagen, irgendwie Anfang der 50er Jahre. Da waren Sie noch ganz jung. Ja. Haben Sie experimentiert? Ja, natürlich. Das war ganz früh eben. Ich hatte von meinem Großvater eine alte Plattenkamera geschenkt bekommen. Richtig so antik mit Balgen zum Ausziehen. Und hinten musste man, da war eine Mattscheibe, da konnte man darauf scharfstellen und konnte dann da eine Glasplatte rein versenken in einer Kassette und die musste man wieder aufmachen und dann konnte man erst das Bild machen. Viel Arbeit. Viel Arbeit, viel Handbewegung und so. Und sehr teuer, weil ich hatte damals kaum Geld. Ich musste immer so mein Taschengeld selber verdienen. Und habe dann auf ein Fenster geguckt, wirklich in unserer Wohnung in Hamburg. Und da liefen also Leute in diesem schönen Schneestreifen spazieren. Und da habe ich, glaube ich, drei Platten belichtet. Und diese ist das Einzige, was Anständiges war. Es ist ein ziemlicher Ausschnitt. Ich habe also sehr viel weggeschmissen, was rundherum war. Und habe mich konzentriert über diese schwarze Frau mit den Schneeflocken. Und das ist ein Bild, das ich heute auch noch mag und viele Leute haben auch Vergnügen dran. Ich kann also sagen, es wäre eigentlich das erste Bild, das was getaugt hat von allem, was ich vorher gemacht habe. Wie sind Sie denn damals überhaupt mit der Kamera umgegangen? Wie waren Sie unterwegs? Haben Sie nach Motiven gesucht? Haben Sie nach Experimentierflächen gesucht? Haben Sie nach was Ungewöhnlichem gesucht, nach Themen? Na, in der Zeit habe ich noch ganz, ganz primitiv, was jeder macht, meine Eltern fotografiert und einen Hund und einen Sonntagsspaziergang ab und zu. Und habe also, ich hatte eigentlich mehr Interesse, das Handwerk zu lernen und zu gucken, wie geht das eigentlich einschließlich. Dunkelkammer, diese Glasplatten mussten dann entwickelt werden in der dunklen Küche und entwickelt und fixiert und so weiter. Das war ein bisschen mysteriöser, aber auch spannender Prozess für mich. Alchemie. Alchemie, und das hat mir Spaß gemacht. Also auch das Technische? Ja, ja. Am Fotografieren? Ja, ja, und was dann eben was rauskam. Und diese schwarze Frau im weißen Schnee ist ein ganz kleiner Ausschnitt aus diesem Glasplattenbild. Das außenrum war nur weiß, da habe ich also ziemlich viel rausgeschnitten und das Bild vergrößert. Wann haben Sie gemerkt, dass das vielleicht nicht nur Hobby, Freizeitbeschäftigung bleiben könnte? Naja, es war so, ich hatte dann mein Abitur gemacht und wollte eigentlich, habe ich schon gesagt, Fotograf ist eigentlich interessant, vielleicht mache ich das. Mein Vater, wie alle Väter, sagte, du musst was Richtiges studieren. Und dann bin ich nach Göttingen und nach München gegangen und habe Kunstgeschichte studiert, was mir sicher nicht geschadet hat, weil ich auf die Weise in gute Museen kam. Ich bin dann sehr oft nach Italien gefahren und das übt ja auch das Auge, wenn man sich gute Kunst anguckt. Da lernt man schon was indirekt, das inhaliert man dann über Komposition und kräftige Bilder zu sehen. Und ich habe aber dann sehr schnell mein Studium an den Nagel gehängt, weil so interessierte mich das also nicht. Damals waren, das sind also die frühen 60er Jahre, das war noch eine Blütezeit der illustrierten Zeitschriften in Deutschland. Und ich bin dann Tingel gegangen, ich bin zu den Zeitschriften und Zeitungen gegangen, um Bilder anzubieten. Ich musste ja auch leben und musste was verdienen. Und dann kam ich zur Münchner Illustrierten, die es damals noch gab. Das war die gleiche Verlag wie Süddeutsche Zeitung. Und da fragte mich der Chefredakteur, ja, wollen Sie bei uns als Fotograf anfangen? Habe ich ja gesagt, ja. So war das dann, damals. Und dann war es leicht, also ich weiß nicht, 1000 Mark im Monat oder sowas. Also es war unglaublich, was ich da schon an Geld bekam und interessante Aufträge. Das scheint, wenn man bei Ihnen nachliest, auch jetzt in dem Buch Wanderlust, das scheint damals vergleichsweise leicht gewesen zu sein. Also da ist dann auch mal jemand gekommen und hat gesagt, wollt ihr euch nicht mal Amerika angucken? Dann fahrt mal auf Verlagskosten für 3 Monate rüber. Das war so die Stimmung, die Zeit. Man hat auch Geld verdient mit den Zeitungen und das hat man weitergegeben an die Fotografen. Ja, das war also nicht mehr die Münchner Illustrierte, die ging dann ein. Aber dann kam, einen Tag später kam einer aus Hamburg angefahren und der sagte, ich komme von der Illustrierten Kristall, die im Springer Verlag erschien. Und hat mir auch gleich ein Angebot gemacht und war ich also Kristallfotograf und habe da alles Mögliche gemacht, also kleine Geschichten in Hamburg um die Ecke. Aber dann, wie Sie richtig sagen, kam eines Tages der Chefredakteur und sagte zu meinem schreibenden Kollegen Rolf Winter, der ein wunderbarer Reporter war, wollt ihr nach Amerika fahren? Und da haben wir gesagt, ja, da waren wir noch nicht, da fahren wir gerne mal hin. Und was sollen wir denn da machen? Und dann hat er gesagt, ja, dann nehmt ihr euch ein Auto in New York und dann fahrt ihr immer nach Westen, bis es nicht mehr geht und dann fahrt ihr wieder zurück. Und wenn das 3, 4, 6, 8 Monate dauert, das macht auch nichts, zeigt uns mal, wie es da aussieht. Also das waren damals noch so ganz naive Vorstellungen, die Welt kennenzulernen und dem Kristallleser zu vermitteln, wie es da aussieht. Es gab offenbar großen Bilderhunger, auch in der Bevölkerung, bei den Lesern. Ja, in der Nachkriegszeit, nicht? Die Deutschen waren noch nicht so viel gereist, im Gegensatz zu heute, und wollten einfach was erfahren, nach dem Kriegselend und Nachkriegszeiten, die ja nicht sehr lustig waren, waren sie einfach gespannt auf Geschichten aus der großen Welt. Ja, Sie waren nicht nur in den USA, Sie waren viel unterwegs in den 60er, 70er Jahren. Ich war dauernd unterwegs, ja. Und dann war es so, ich war dann 2 Jahre oder 3 Jahre, glaube ich, bei Kristall. Und dann bekam ich einen Anruf von Henry Nann vom Stern, der Redakteur des Stern, und sagt, wollen Sie nicht zu uns kommen? Und dann konnte man also auch ein bisschen pokern und das Honorar oder das Gehalt verdoppeln. Und dann bin ich zum Stern übergewechselt und das war damals ja wirklich eine hervorragende Zeitschrift. Die war vom gleichen Kaliber wie Life Magazine oder Paris Match in Paris. Und dann habe ich viele Jahre für den Stern gearbeitet. Und da ging es in der Tat darum, die Welt zu entdecken oder Krisen zu besichtigen und zu fotografieren und zu beschreiben. Und ich bin eigentlich dauernd unterwegs gewesen. Ich kam, glaube ich, gerade zurück, um meine Filme abzuliefern im Sternlabor. Und 3 Tage später kriege ich dann wieder einen Ruf. Jetzt kam ich gerade aus Dubai und musste dann nach Kenia. Also so ging das damals zu, nicht? Jet Set. Ja, wir sollten, ja gut, Jet Set, Fliegen hat mir nie so riesigen Spaß gemacht. Aber das gehörte halt dazu und wir sind immer rumgeflogen und rumgefahren und haben aus der fernen, weiten Welt berichtet. Aber Sie wollten auch gern fahren. Sie wollten, also natürlich, auch wenn das Fliegen Ihnen nicht gefallen hat, aber die anderen Länder sehen, Südamerika natürlich. Vor allen Dingen, hat Sie tief beeindruckt offenbar. Ja. Wenn man sich jetzt die Situation damals vergegenwärtigt, hat zum Beispiel Henry Nann mal gesagt, an Ihren Bildern finde ich besonders gut das oder so. Ist das mal thematisiert worden, was für Bilder man eigentlich macht, was eigentlich der Anspruch ist an so ein Bild in der Zeitschrift? Ja, das hat eigentlich nie jemand, es gibt keine Gebrauchsanweisungen dafür. Aber Nann hatte durchaus einen Sinn, war ein gerissener Chefredakteur, der wusste, was beim Leser ankommt. Aber er war auch Kunsthistoriker gewesen, also er hatte auch eine Ahnung von Bildern, das hat ihn schon beeindruckt. Und er hat dann sehr schnell einen Bildchef engagiert, ein damals auch Fotograf, Rolf Gilhausen. Rolf Gilhausen war, der hieß bei uns das Oberauge. Und wir waren, glaube ich, 14, 15, 16 Fotografen, die da angestellt waren und die alle durch die Welt kurften. Der Stern hat das dann gedruckt über viele Seiten. Und das war ein Nachholbedarf, auch noch aus der Nachkriegszeit, den Deutschen zu erklären, wie es anderswo aussieht. Wenn man Ihre Bilder sieht, wie das zum Beispiel vom 11. September, worüber wir gerade gesprochen haben, bei Ihren Bildern hat man immer so das Gefühl, das zeigt einen ganz konkreten Moment, einen Augenblick. Aber außer diesem Augenblick ist immer noch ein bisschen mehr drin. Also es ist so durchkomponiert, es ist so gestaltet, wirklich mit so einem Anspruch, wie man den auch kunsthistorisch bei Gemälden hat, die ja viel aufwendiger zu machen sind, über viele Wochen und Monate zum Großteil gemacht werden. Ist das ein Aspekt, der Ihnen wichtig ist, dass es nicht nur eine Reportagefotografie ist, die für den Augenblick gemacht ist und ein momentanes Geschehen abbildet? Ja, also mich hat natürlich immer auch das Formale interessiert. Das war mir wichtig und ist mir heute immer noch wichtig. Wenn ich im Stern über den Flur ging, dann sagte der Henry dann, ach, da kommt unser Künstler. Und das war durchaus ironisch gemeint, denn er war eigentlich einer vom harten Schlag, der also reißerische Geschichten haben wollte im Stern. Also ich war so ein bisschen ein Zwischenglied zwischen Fotokunst und Fotoreportage. Und beide Elemente haben mich interessiert und bis heute noch. Ich finde, man darf nicht schlampig umgehen mit der Kamera. Man muss schon eine Komposition haben oder auch das Gegenteil manchmal machen, wenn es die Situation fordert. Aber es müssen Bilder sein, finde ich, und nicht nur Nachrichten. Das ist nicht immer leicht zu erreichen, stelle ich mir vor. Also gerade in Krisengebieten, wo man sehr schnell arbeiten muss, wo man auch selber in großer Gefahr ist, muss man ständig darüber nachdenken, wie erreiche ich das überhaupt? Wie kriege ich die Ruhe für den Moment, um dann zu fotografieren? Wie ging es Ihnen da, wenn Sie selber unter großem Druck standen? Nach irgendeiner Zeit kann man das nicht sein lassen, das Komponieren. Das ist einem dann doch im Blut irgendwie. Und wenn ich jetzt gucke, meine Freunde und Kollegen bei Magnum, kommen ganz junge Leute, die jetzt in diesen sehr grauenhaften Kriegen und in Krisenzonen arbeiten. Und die haben zum großen Teil ein ganz starkes Bild- und optisches Vermögen zu gucken. Jetzt kommt in unserer Zeit auch noch die Farbe dazu. Früher habe ich natürlich nur schwarz-weiß fotografiert, weil es die Zeitschriften noch nicht drucken konnten. Also ich sehe heute unglaublich harte Bilder aus ekelhaften Situationen, die aber trotzdem durch Farbe, durch Stimmung, durch Komposition wirklich Bilder sind. Ne? Bilder, die man sich eventuell sogar an die Wand hängen möchte. Ist das nicht dann sogar vielleicht schwierig, wenn das Grauen plötzlich so eine Schönheit bekommt und so eine Ästhetik? Ja, es kann funktionieren. Das ist also die Situation gut beschreibt. Es gibt natürlich auch eine Ästhetik im Düsteren, im Rauch, im Feuer, wie auch immer. Aber es kann schon auch ein Bild verhübschen, Situation verhübschen, ist richtig. Aber also, was ich sehe, wie gesagt, bei meinen Freunden, wir haben einen, dem ist irgendwo im Libanon, glaube ich, ist ihm seine Leica zerschossen worden. Dann hat er, weil er aber da unten war, weiter fotografiert mit seinem iPhone. Und hat eine riesige Reportage gemacht, die unglaublich gut fotografiert und gesehen war mit diesen kleinen, primitiven Kamerachen. Hat sich eigentlich die Arbeit der jungen Fotografen heute verändert? Wir haben gerade davon gehört, wie geradezu paradiesisch ihre Arbeitsbedingungen waren. Wenn heute junge Fotografen auch in die Krisengebiete gehen, die stehen wahrscheinlich unter einem anderen Druck. Die müssen schneller sein, die müssen morgen das Bild in der Redaktion haben. Und die Gefahr wird wahrscheinlich auch größer, weil wir, so ist jetzt mal die These, ich bin gespannt, ob Sie das so sehen, vielleicht auch stärker daran gewöhnt sind, bestimmte Arten von Bildern zu sehen und wir eigentlich immer mehr, immer extremere Bilder wollen? Ja, also einmal ist es so, dass die Arbeitsbedingungen völlig anders sind als damals. Es gibt praktisch keine festangestellten Fotografen mehr, die für eine große Zeitschrift arbeiten. Nicht? Da haben es vielleicht ein oder zwei, die das noch überlebt haben. Übrigens, der Stern hat vor einem Dreivierteljahr seinen letzten Fotografen entlassen und arbeitet jetzt nur noch mit Außenfotografen, mit Leuten, die irgendwo in wilden Gegenden wohnen oder sich auf eigene Kosten dahin manövriert haben. Es ist also sehr viel schwieriger zu leben von der Fotografie. Die jungen Fotografen heute nehmen sehr große Gefahren auf sich und riskieren auch eben. Sie müssen investieren. Ich kenne viele, die zum Beispiel sich eine Wohnung genommen haben in Ägypten zum Beispiel, um nahe an den Krisengebieten zu sein. Die leben dann auf eigenen Kosten in einem fremden und nicht sehr angenehmen Land, um da immer sehr schneller zu sein und schneller als einer, der von Hamburg oder von Berlin dahin geschickt wird. Es ist trotzdem ein toller Beruf immer und die Fotografen werden immer besser. Also wir sehen es bei Magnum. Ich sehe neue, junge Fotografen, die so hervorragend sind, dass ich nur den Hut ziehen kann. Das Niveau der Fotografie ist gesteigert, ist besser geworden und wird immer weiter besser. Viele Ihrer Arbeiten sind so angelegt, dass es keine Einzelfotos sind, sondern es sind Foto-Essays, möchte ich mal sagen. Also Reihen, zum Beispiel ganz berühmt die Marines-Ausbildung in den Vereinigten Staaten mit ja, Aufnahmen, von denen man gar nicht glauben kann, dass das Militär das zulässt, dass sie dabei sind, wie da die Rekruten geschunden werden, wie auch die Ausbilder groteske Haltungen und Gesichtsausdrücke annehmen, um diese Rekruten zu drangsalieren. Ist das ein besonders von Ihnen besonders geschätztes Medium, also gleich Serien zu machen, das Ganze essayistisch anzulegen, also mehr zu erzählen als nur einen Augenblick? Ja, ich bin also kein News-Fotograf. Also ich fahre nicht irgendwo hin, um ein akutes Ereignis zu fotografieren, das am nächsten Tag in der Zeitung und wieder vergessen ist. Also ich mach gerne Geschichten, ich erzähle gerne Geschichten und versuche, lange Zeit zuzubringen. Und das ist uns in dem Fall der Marines sogar gelungen. Das Seltsame ist, dass in den USA gibt es ganz klare Regeln, bestimmte Dinge, also müssen auf der Presse gezeigt werden. Was nicht geheim ist, dann darf die Presse sehen. Ja. Die haben Sie einfach fotografiert? Die sind stolz drauf, wie sie ihre Leute klickkirre machen. Ich finde in Ihren Bildern, die sind sehr menschlich, sehr mitfühlend, ohne jetzt sentimental zu werden. Aber man hat das Gefühl, man ist sehr nah an den Personen dran, selbst wenn man weiß, dass man es eigentlich nicht ist. Aber es gibt so ein Gefühl davon. Kommen Sie den Menschen so nah? Versuchen Sie, ihnen so nahe zu kommen, dass man diese Nähe dann auch letztlich in den Bildern spürt? Na, ich versuche eigentlich nicht so furchtbar nahe zu kommen. Ich versuche eigentlich unsichtbar zu sein. Das ist so eine Sache, die man lernt nach einer Weile. Wenn man sich mit der Kamera bewegt in einer fremden Stadt, dass man nicht auffällt, dass man einfach... You have to become a part of the furniture, sagt der Amerikaner. Nicht? Das ist ein Möbelstück. Ein Möbelstück, das da steht, das man gar nicht beachtet. Und deswegen sind viele Fotografen auch schlechte Sprecher. Also ich bin kein Mensch, der mit an Worten hängt, sondern ich gucke halt lieber. Und wenn ich mich damit äußern kann und darüber was rüberbringen kann, ist das gut. Aber ein anständiger Text kann ein Bild sehr helfen und umgekehrt. Ist das Programm bei Ihnen, Menschen auf eine bestimmte Weise darzustellen? Also ich habe eigentlich immer bei den Fotografien das Gefühl, dass Sie die Menschen auch schützen, dass es eben eine große Wärme ist, mit der da fotografiert wird, fast so ein humanistisches Interesse vielleicht. Ist das richtig beobachtet? Ja, da sehen Sie mich edler, als ich bin. Also ich mache auch sehr gerne ironische Bilder. Und ja gut, bei denen, die es vertragen. Also bei Prominenten sehr häufig. Aber so der Mann der Straße, der ist Ihnen irgendwie sympathisch. Den ja, unter Umständen. Lassen Sie nicht über die Klinge springen. Das kann auch das Gegenteil sein. Dass mir was überhaupt nicht gefällt, das sage ich dann auch. Also ich bin, ein zartfühlender Humanist bin ich wahrscheinlich auch nicht. Ich sehe es auch ganz gern ironisch und ein bisschen witzig. Und Humor in der Fotografie übrigens finde ich was ganz Wichtiges. Aber schwer, oder? Ja. Schwer, ja. Aber zum Beispiel mein sehr guter Freund Elliot Erbitt, der ist der Weltmeister in fotografischem Humor. Ne? Und der macht das wunderbar. Also man kommt aus dem Schmunzeln nicht mehr raus. Der hat diese Begabung, komische Situationen einzufangen, ohne die Leute zu beleidigen eigentlich dabei. Immer mit einem leichten, freundlichen Lächeln. Wie funktioniert das? Wann ist ein Bild komisch? Das kann die Situation sein, dass also Dinge, die überhaupt nicht zusammenpassen, aufeinanderprallen im Bild. Das kann auch ungewollt sein. Das kann aber auch sein, dass jemand sich ziemlich blödsinnig benimmt und man ist als Fotograf dabei und fotografiert das. Selbst diese bedrückenden Bilder von den US Marines haben ja auch was Komisches, nicht? Weil die armen Kerle, die werden da geschunden und werden auf den Krieg vorbereitet. Aber diese Fratzen, diese Ausbilder oder sowas dabei, das ist schon auch makaber, aber auch lustig. Oder diese wunderbare Vitrine in Ostberlin, die ganz aufwendig dekoriert ist. Es gibt nur leider gar keine Auslage da drin. Also irgendwie Kuchen soll da wohl normalerweise, es gibt aber keinen Kuchen. Oder der Kulturraum in Ostberlin, den haben Sie auch fotografiert, dessen Türen immer verschlossen sind. Ja, zur DDR hatte ich ja sowieso ein besonderes Verhältnis. Ich habe hier mit meiner damaligen Frau Eva Windmöller, waren wir als Sternkorrespondenten in der DDR und haben da 4 Jahre lang gelebt in Ostberlin und haben also aus der DDR berichtet, als wir noch richtig DDR waren. Und das war eine sehr seltsame, nicht immer erfreuliche, aber doch immer spannende Geschichte. Und die DDR war voller Komik, nicht? Weil sie diese Großmäuligkeit in ihren Inschriften hatte und sich immer da selbst auf die Schulter klopfen musste, wie toll sie sind und wie der Sozialismus mal wieder gesiegt hat. Und das konnte man wunderbar konterkorieren, indem man die reale DDR hinter der Plakat sah. Sie wählen ja immer aus. Wenn Sie fotografieren, das geht gar nicht anders. Das ist das Prinzip sozusagen, dass Sie einen Ausschnitt aus der Realität wählen und den natürlich, also zum Beispiel so mit so einem Humor wählen, mit einem Witz etwas auch zu entlarven. Wo ist da die Grenze zwischen die Realität abbilden und was ausschneiden aus der Realität und tatsächlich auch, die Realität schon auch ein bisschen inszenieren? Anders geht es ja eigentlich gar nicht, ne? Ja, inszenieren ungern mache ich eigentlich kaum. Also ich versuche schon mit der Kamera durch die Straßen zu gehen und so eine kleine Tarnkappe aufzuhaben, dass niemand mich sieht. Also Sie stellen nichts um? Sie sagen nicht, geh mal dahin? Sie greifen nicht ein? Nein, es sei denn, man macht ein Porträt bei jemandem zu Hause, Künstler ist ein Auftrag, oder so, genau. Prominenter. Aber bei meiner üblichen Straßenfotografie suche ich mir die Bilder und meistens ist das auch mit Warten verbunden. Nicht? Man sieht also ein sozusagen halbes Bild, aber da fehlt was, da fehlen die Menschen, da fehlt Bewegung, was auch immer. Da muss man mal warten und manchmal wartet man sehr lange irgendwo und denkt, das könnte ein Bild werden, wenn da noch was anderes wäre. Und manchmal klappt es und oft klappt es nicht. Aber es hat schon sowas vom Jagen, vom Jäger in sich, dass man durch eine fremde Stadt geht und guckt, wo ist da was, wo ist da ein Bild. Und die Arbeit des Fotografen findet dann nach dem Schuss statt, also um im Jägerlatein zu bleiben. Also das, was Sie inszenieren an dem Bild, ist dann vielleicht die Belichtung zu korrigieren oder hier und da was abzuschneiden oder so. Aber die Situation verändern Sie nicht. Nein, nee, also ganz, ganz selten. Ich, am liebsten stehe ich irgendwo an einer Straßenecke und warte, dass was passiert, weil ich ahne, da könnte was sein. Da ist also ein halbes Bild ist schon vor mir. Jetzt muss aber noch zum Beispiel jemand vorbeigehen oder das Wetter muss anders werden oder eine Straßenbahn kommt, was auch immer. Also es gibt sehr viel versprechende Situationen und dann kommt oft auch die Enttäuschung, man wartet und wartet und es passiert gar nichts. Also man muss Geduld haben und zäh sein und hoffen und manchmal haut es hin und manchmal nicht. Das, was hingehauen hat, ist in Ihrem Buch zu sehen. Wanderlust heißt es, bei Tenois erschienen, mit Fotos aus ziemlich genau 60 Jahren. Ja. Ich habe gesagt, das sind meine ersten 60 Jahre, also das ist vielleicht ein bisschen geprahlt, aber ich fotografiere trotzdem weiter. Es ist also, soll kein abschließendes Buch sein, sondern nochmal ein Meilenstein. Da sind meine 60 Jahre Fotografie drin gesammelt. Thomas Höpker, vielen Dank.